Kapitel 4. Und was mache ich jetzt? Jan bleibt mitten im Hof stehen. Tausend Fragen sind in seinem Kopf. Wo ist sie? Ist dieser Kokoschka bei ihr? Ist der Mann gefährlich? Was will er von Maja? Soll er sie vielleicht... Nein, das kann doch nicht sein. Oder vielleicht doch? Wegen der Erbschaft? Warum war die Verbindung am Handy nur so plötzlich weg? Ganz ziellos geht Jan los. Er kommt durch einen kleinen Park. Auf einmal liegt die Museumsinsel mit ihren großen und bekannten Museen vor ihm. Er geht weiter Richtung Spree, über die Montbijou-Brücke. Hier liegt auch das Strandcafé. Jan wird ganz traurig. Im Sommer haben Maja und er dort am Sandstrand im Liegestuhl gelegen und Cola getrunken. Ein ganz toller Tag. Die ganze Zeit schon ist in seinem Kopf ein schreckliches Wort. Kidnapping. Jan sucht Maja. Überall. Er beobachtet Türen, Fenster, Wege. Er geht weiter. Am Kupfergraben entlang, über die Schlossbrücke. Weiter hinten sieht er den Berliner Dom. Sein Handy klingelt. Aufgeregt sucht Jan in seiner Jackentasche. Maja? Wo? Ach, du bist's. Nein, noch kein Anruf. Nein, auch sonst. Bei dir auch nicht? Ja, danke für deinen Anruf. Ich melde mich, wenn ich was weiß. Ja, versprochen. Tschüss. Wo kann Maja sein? Wo soll ich sie suchen? Wie kann ich sie finden? Fragen über Fragen und keine Antwort. Ohne es zu merken, ist er bis zur Janowitzbrücke gelaufen. Die Spree glitzert hier am Märkischen Ufer in der Sonne. Er sieht einige Schiffe vorbeifahren. Sie sind sehr voll bei dem schönen Wetter. Riedel steht auf dem Schild an dem Kartenhäuschen vor ihm. Er bleibt stehen und beobachtet, wie sich eine Menschenschlange an der Anlegestelle langsam auf ein Schiff schiebt. Der Steward nimmt die Karten der Leute mit den immer gleichen Worten. Willkommen an Bord! Gehen Sie bitte nach rechts, immer schön die Treppe rauf. Da haben Sie die beste Sicht. Kommen Sie mal ran da. So, weiter geht's. Alles schön geordnet. Der Pfitzmann lässt Sie alle an Bord. Die ersten Leute nehmen bereits oben an Deck Platz.